Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So look. Also schau. Many Christians are trying to answer the question, why is there suffering in the world? Viele Christen versuchen, eine Antwort auf die Frage zu finden, warum es Leid auf der Welt gibt. I'm not sure if we will ever have the full answer. Ich bin nicht sicher, ob wir jemals die vollständige Antwort haben werden. But I'm sure that this is not the most important question to answer. Aber ich bin sicher, dass es nicht die wichtigste Frage ist, die es zu beantworten gilt. I mean, I will just give you some thoughts, some ideas why there is suffering in this world. Ich gebe dir nur ein paar Ideen, ein paar Gedanken, warum es Leid auf dieser Welt gibt. Because God is not controlling this world. He has handed it over to people. Gott kontrolliert diese Welt nicht, denn er hat sie den Menschen übergeben. And people are doing bad things to other people. Und Menschen tun anderen Menschen Böses an. So that's one of the reasons why they're suffering. Das ist einer der Gründe, warum es Leid gibt. But there are many other reasons. Aber es gibt noch viele andere Gründe. You know, Debbie said to me today as we were walking with the dog. Debbie sagte mir heute, als wir mit dem Hund spazieren waren. She said, there seems to be such an incredible attack upon the health of so many Christians. Dass es scheint, als gäbe es einen unglaublichen Angriff auf die Gesundheit von Christen. Everywhere she's hearing from Christians that she actually knows that are suffering terrible attack on their health. Von vielen Christen, die sie kennt, hört sie, dass sie schlimme Angriffe auf ihre Gesundheit erleiden. I said to her, ich sagte zu ihr, Sweetheart, I think the majority of these problems are not attacks on health. Liebling, ich glaube, dass die Mehrheit dieser Dinge keine Angriffe auf ihre Gesundheit sind. The majority of this is people are destroying their own health and now they're finally gonna have the consequences of their wrong choices. In den meisten Fällen zerstören die Leute ihre Gesundheit und erleiden dann schließlich die Konsequenzen ihrer schlechten Entscheidungen. Think of many of the foods we eat and the consequences they have on our health. Denk an die zahlreichen Nahrungsmittel, die wir essen, die schlechte Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. So, it's not the devil attacking anybody, it's we making wrong choices. Es ist also nicht der Teufel, der irgendwen angreift, sondern wir treffen falsche Entscheidungen. Think of how many wrong inner attitudes people live by, which is destroying their health. Denk an die vielen falschen inneren Einstellungen, nach denen die Leute leben, die ihre Gesundheit zerstören. Not walking in love. Nicht in Liebe zu leben. Having grudges. Groll zu hegen. Not forgiving. Nicht zu vergeben. You can do scientific research that these negative attitudes in your life, they literally attack your health. Du kannst wissenschaftliche Studien durchführen, dass diese negativen Einstellungen Auswirkungen auf deine Gesundheit haben. Worry. Sorgen. If you worry, I mean, it's proven that worry can give you stomach problems. Up to even stomach ulcers. Es ist erwiesen, dass Sorgen Magenprobleme hervorrufen können und sogar Geschwüre. So, a lot of us suffer because we are the ones who are not making smart decisions. Viele von uns leiden also, weil wir keine klugen Entscheidungen treffen. But even if you take all of the thoughts together, aber selbst wenn du all diese Gedanken zusammen betrachtest, I personally don't believe, and this has been my conclusion after studying this subject very, very intensely for decades, ist meine Schlussfolgerung, nachdem ich dieses Thema jahrzehntelang studiert habe, that there will always be the unanswered question, why is this person suffering? Dass immer die unbeantwortete Frage bleiben wird, warum die Person leidet. So, what for me, what I've come to the understanding, ich bin also zu dem Verständnis gelangt, is first of all, when I suffer, I need to ask myself the question, have I made wrong decisions and now I have the consequences? Wenn ich leide, muss ich mir zuerst selbst die Frage stellen, ob ich falsche Entscheidungen getroffen habe und jetzt die Konsequenzen trage. Because if that's the answer, then I have to stop making these wrong decisions. Wenn dem so ist, muss ich aufhören, diese falschen Entscheidungen zu treffen. You know, but beyond just seeing if I can change something to stop the suffering in my life, I've got to come to another place. Aber neben der Frage, ob ich selbst etwas dazu beitragen kann, das Leid in meinem Leben zu beenden, bin ich noch zu einer anderen Einsicht gelangt. And it's, we must not pretend to people that if we have enough faith, then there will be no suffering in our life. Nämlich, dass wir anderen gegenüber nicht vorgeben sollten, dass wir kein Leid in unserem Leben hätten, wenn wir nur genug Glauben haben. And I believe this is one of the terrible mistakes this so-called faith movement has made. Ich glaube, das ist einer der schrecklichen Fehler, den die Glaubensbewegung gemacht hat. Now, having said that, wenn ich das sage, do I believe that a lot of people suffer because they don't live by faith? Yes, I do believe that. Glaube ich dann trotzdem, dass viele Leute leiden, weil sie nicht im Glauben leben? Ja, das glaube ich. But if we have this theology that if you would only have faith, there would never be suffering in lives, here is the problem. Aber wenn unsere Theologie ist, dass wir nur genug Glauben haben müssen, um nie wieder zu leiden, bleibt folgendes Problem. When we now go through suffering, we cannot do what Paul did here. Sobald wir doch durch Leid hindurchgehen, können wir nicht tun, was Paulus hier tat. Paul said, I really want you to know, my dear ones, what happened to me. And he was talking about his suffering. Paulus sagte, ich möchte wirklich, dass ihr wisst, was mir widerfahren ist. Und er spricht dabei von seinen Leiden. You know, I don't hide the suffering that I go through. Ich verberge die Leiden nicht, durch die ich durchgehe. But I teach people, look, I've walked through this too and I've come out victoriously. Aber ich lehre auch, ich habe das zwar durchgemacht, bin aber siegreich daraus hervorgegangen. I'm a human being just like you. Ich bin auch ein Mensch wie du. I've got to make the right choices, otherwise my marriage is not going to be fun. Ich muss auch die richtigen Entscheidungen treffen, sonst wird meine Ehe kein Spaß sein. I've told people the hell and back I walked through with my son when I found out he was a drug addict. Ich sage den Leuten, dass ich durch die Hölle gegangen bin, als ich herausfand, dass mein Sohn drogensüchtig ist. You know, and there are so many Christians who want to hide the truth of their suffering because they think it's a sign of weakness. Es gibt so viele Christen, die ihre Leiden verbergen wollen, weil sie glauben, dass es ein Zeichen von Schwäche ist. Look, Paul said, I want you to know. Doch Paulus sagt, ich möchte, dass ihr es wisst. Guys, there are so many more things I'm going to talk about this verse. Get ready. Leute, ich werde noch weiter über diesen Vers reden. Macht euch also bereit. I might do a whole hour. Vielleicht wird es sogar eine ganze Stunde. So, look. Schau mal. If you're the person who thinks that suffering is a sign of weakness, so nobody must know about it. Wenn du eine Person bist, die glaubt, Leiden sei ein Zeichen von Schwäche und niemand darf davon wissen, you are living a life of isolation and a life of lie. Dann führst du ein Leben der Lüge und Isolation. Now, how can the body of Christ suffer with you and carry your burdens if you're dishonest? Wie kann jetzt der Leib Christi mit dir leiden und deine Lasten tragen, wenn du unehrlich bist? You know, we need to be honest and real with one another. Wir müssen ehrlich und aufrichtig miteinander sein. Paul says, guys, I really want you to know. Paulus sagt, ich möchte wirklich, dass ihr es wisst. Tomorrow we're going to talk about an amazing thought regarding suffering and regarding this verse. Morgen werden wir über einen herrlichen Gedanken in Bezug auf Leiden und auf diesen Vers reden. So get ready to hear us tomorrow. Also mach dich bereit, uns morgen zuzuhören. See ya. Bis dann.